schon das Jahr, das hinter uns liegt, und der letzte Teil des vorvergangenen Jahres haben praktisch diesen Krieg entschieden. Der Gegner, den sie zuerst im Osten gegen uns mobilisierten, wurde in wenigen Wochen beseitigt. Der Versuch, uns von Norwegen, von den Erzbasen abzuschneiden und eine Angriffsbasis gegen Nordostdeutschland zu gewinnen, wurde in wenigen Wochen desgleichen erledigt. Der Versuch, über Holland und Belgien die Ruhrgrenze und Ruhrzone zu erreichen, brach nach wenigen Tagen zusammen. Frankreich ging den gleichen Weg. England wurde von dem Kontinent weggejagt. Ich lese einige Male jetzt so, dass die Engländer die Absicht haben, mit einer großen Offensive jetzt irgendwo zu beginnen. Ich hätte nur den einen Wunsch, wenn Sie mir das vorher mitteilen wollten. Ich würde dann das Gebiet in Europa vorher räumen lassen, damit Sie kommen. Sehr gerne Ihnen die Schwierigkeiten der Landung ersparen. Und wir würden uns dann wieder vorstellen und noch einmal aussprechen. Und zwar mit der Sprache, die Sie wohl allein verstehen. Wir sind in einem Krieg, den wir nicht gewollt haben. Im Gegenteil, öfter kann man dem anderen nicht die Hand hinhalten. Wenn aber diese Finanzfienden den Kampf wollen und etwa das Ziel haben, die deutsche Nation auszurotten, dann werden Sie Ihre blauen Wunder erleben. Wo wir England schlagen können, werden wir schlagen. Auf was hoffen Sie? Auf andere Hilfe? Auf Amerika? Ich kann nur eines sagen. Wir haben jede Möglichkeit von vornherein einkalkuliert. Was erwarten Sie sich nun? Wir stehen hier auf diesem Kontinent. Und wo wir stehen, bringt uns niemand mehr weg. Vielleicht hoffen Sie auch auf den Balkan. Ich würde auch darauf nicht viel geben. Vielleicht haben Sie die Hoffnung auf andere Staaten, die Sie noch hereinziehen. Ich weiß es nicht. Aber ich kann Ihnen, meine Parteigenossen und Parteigenossinnen, die Sie mich nun seit so vielen Jahren kennen, als einen besorgten Mann, der immer vorausblickt, nur die eine Versicherung geben. Jede Möglichkeit, die überhaupt denkbar ist, haben wir nüchtern abgewogen und in Rechnung gesetzt. Am Ende steht unser Sieg. Wir hoffen dann, vielleicht noch etwas, nicht mehr so stark, auf den Hunger. Wir haben unser Leben organisiert. Wir wussten von vornherein, dass es im Kriege einen Überfluss natürlich nicht geben kann. Aber verhungern wird das deutsche Volk niemals. Niemals! Eher das Englische, da können die Herren überzeugt sein. Rohstoffmangel, auch das haben wir alles vorhergesehen. Daher der Vierjahresplan. Vielleicht ist das auch einigen Engländern schon zum Bewusstsein gekommen. Es könnte nur eines dann noch sein, nämlich, dass sie wirklich glauben, durch Lügen und Propaganda, durch ihre Phrasen, das deutsche Volk nur einmal benehmen zu können. Und da kann ich nur sagen, sie hätten nicht so lange schlafen sollen. Sie hätten sich ein klein wenig um die innere Entwicklung des deutschen Volkes wirklich kümmern sollen. So wie Sie jetzt diese Idiotie unternahmen, das italienische Volk dem Duce entfremden zu wollen, Ein britischer Lord steht auf und appelliert an das italienische Volk, dass es nicht mit dem Duce, sondern seiner Lordschaft folgen soll. Es ist zu idiotisch, wenn man so einen Schafkopf so etwas auf. Dann steht wieder ein anderer Lord auf und ermahnt das deutsche Volk, seiner Lordschaft zu folgen und sich von mir abzuwenden. Ich kann diesen Männern nur sagen, das haben schon ganz andere in Deutschland versucht. Die haben eine Vorstellung von dem deutschen Volk, vom nationalsozialistischen Staat, von unserer Gemeinschaft, von der Armee, unserer marschierenden Massen in unserem Volk. Die haben eine Ahnung von unserer Propaganda. Sie haben sich, weil Sie selber anscheinend nicht so ganz überzeugt waren von der Tüchtigkeit Ihrer Gedanken, haben Sie sich ein paar Kräfte ausgeliehen aus Deutschland. Aber das sind gerade die Kräfte, die hier jammervoll versagt hatten, nämlich die Emigranten, die hier den Kürzeren zogen. Das sind Ihre Berater. Wir sehen das sofort an den Pamphleten. Sie wissen genau, das hat der gemacht, das hat der gemacht. Genauso blöde wie damals hier. Mit der Wasserbescheidung. Nur, dass damals der Steppel-Vossische Zeitung draufstand und jetzt steht Times drauf oder so etwas. Und die Leute bilden sich ein, dass so eine alte Sache, die bei uns schon von der Vossischen Zeitung nicht mehr zog, dass die jetzt wieder ziehen wird, wenn plötzlich von der Times oder von Daily Telegraph oder irgend sowas kommt. Es ist eine wirkliche Gehirnerweichung in diesen Demokratien aufgebracht. Sie können beruhigt sein. Das deutsche Volk wird alles das tun, was in seinem Interesse notwendig ist. Es wird seiner Führung folgen. Dieses deutsche Volk, das weiß ich und ich bin so stolz darauf, ist mit mir verschworen und geht doch dick und ständig.